das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute. Mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir wieder eine freie Themensendung und das heißt, ihr könnt euch bei uns melden, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer nochmal, kostenfrei für euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail mit reinzuschreiben. So, und gleich geht's los mit Jürgen. Und Jürgen ist 47 Jahre alt. Guten Morgen, Jürgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Ja. Um was geht's? Wir beide hatten schon mal das Vergnügen miteinander. Allerdings war es damals eine traurige Sache, heute eine sehr aktuelle Geschichte. Ja, um was ging es damals? Erinnere dich mal, vor ein paar Jahren habe ich dich mal angerufen. Da ging es um den 11. September, als meine Freundin damals dort gestorben ist. Kannst du dich da noch erinnern? Ich erinnere mich in der Tat, weil du der einzige Anrufer warst hier in der Sendung, der einen Menschen in New York verloren hat bei dem Terroranschlag. Ja, ich erinnere Richtig. Mich. Ja, ich erinnere mich gut. Nur ist das ja mit den Osama Bin Laden jetzt passiert. Ja. Und sehr aktuell. Und ich muss also sagen, ja, man sollte es ja eigentlich nicht so formulieren, aber so wie es die Kanzlerin auch formuliert hat, aber ich bin wirklich froh. Ja. Als ich das mitgekriegt habe, war es das Erste, was ich gedacht habe, okay, der Drecksack hat es jetzt endlich geschafft. Mhm. Gehen wir nochmal kurz zurück. Deine Freundin war im World Trade Center. Richtig. Warum? Was hat sie doch gemacht? Ja, also ich muss ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Und zwar hat sie ihre Schwester dort besucht, die dort bei der First National Bank gearbeitet hat. Mhm. Sie war auf dem Weg sie wohnte eigentlich in Miami, sie war auf dem Weg nach Düsseldorf, um mir frohe Kundschaft zu tun, dass sie schwanger ist. Mhm. Und ja, das war eben halt am falschen Zeitpunkt, zum falschen Ort. Ja, und wie ging es dann weiter? Ja, ich bin dann also so nach 3-4 Tagen bin ich dann endlich dort angekommen. Ich bin also dann mit Vollmachten dorthin gekommen, um nachzuschauen, ob ich da irgendwas machen kann. Nein, erzähl doch mal, warum sie sich in dem World Trade Center aufgehalten hat. Ach so, sie wollte ihre Schwester besuchen, um dann ihr auch zu sagen, dass sie eben halt schwanger ist. Das verstehe ich nicht. War die Schwester im World Trade Center? Richtig, da hat sie gearbeitet bei der First National. Ah, jetzt verstehe ich das. Die Schwester hat da gearbeitet. Richtig, genau. So war es. Und deine Freundin wollte die Schwester im Trade Center besuchen. Genau. Und das hat sie getan und genau in dem Moment ist es passiert. Genau. Ja. In welchem Stockwerk hat sie sich aufgehalten? Das kann ich dir jetzt gar nicht mal genau sagen. Ich weiß nur von der Schwester her, die hat es also überlebt, sehr schwer verletzt. Die haben sich wohl auf dem Weg nach unten, haben die sich wohl verloren. Mhm. Und danach haben sie auch nie wieder was voneinander gesehen. Ich kann mich an die Details natürlich nicht erinnern, die du damals erzählt hast, sondern nur grob an das Gespräch. Deine Freundin, die schwanger war, ist auf jeden Fall in dieser Katastrophe ums Leben gekommen. Richtig. Ja, und als du dann diese Nachricht gehört hast vor ein paar Tagen, Bin Laden ist tot, was war das erste ganz spontane Gefühl? Gott sei Dank. Gott sei Dank war es auch ein Gefühl der Freude? Nee, Freude würde ich nicht sagen, aber eine Erleichterung. Mhm. Du hast natürlich all die Jahre das verfolgt, wie sich die Dinge entwickeln. Ja, na klar. Wie hast du das denn eingeschätzt, dass über 10 Jahre die USA oder auch die anderen Geheimdienste ihn offensichtlich nicht gefunden haben? Ja, na gut, bei mir ging natürlich auch die Spekulation hoch. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wenn die halbe Welt und die Spezialeinheiten und die jeweiligen Secret Services diesen Mann jagen, dass sie den also nach 10 Jahren immer noch nicht kriegen. Mhm. Dafür ist die Welt einfach viel zu klein. Hat mich Man muss ja überlegen, mit was für einem Apparatismus die alles da dran setzen, solche Leute überhaupt zu finden. Ja, also mich hat das auch sehr gewundert. Vor allen Dingen unter George Bush war der Druck wahrscheinlich auf die Geheimdienste vielleicht noch viel größer, als es Später, ich glaube, ich glaube gerade bei George Bush, gerade deswegen haben sie ihn nicht gefunden, weil der wirklich mit seinen Leuten, die er damals um sich hatte, einfach, ja, wie soll ich sagen, viel zu eng, er war ja sowieso engstirnig, meiner Meinung nach. Das heißt, er hat nur so mit Scheuklappen geguckt, nur gerade ausgeguckt, für ihn gab es nur immer schwarz oder weiß. Er hat ganze Kriege angezettelt und hat das eben nicht so zielgerichtet gemacht. Mittlerweile waren es ja auch bei den Amerikanern so, dass sie sich mittlerweile auch schon für ihn geschämt haben, was es ja eigentlich in der amerikanischen Historie noch nie gegeben hat, dass sich Amerikaner für ihren Präsidenten schämen. Ja. Heute war der Präsident, der aktuelle Präsident Obama, in New York und hat einen Kranz niedergelegt. Hast du das gesehen im Fernsehen? Teilweise, ja. Was geht dir dann so durch deinen Kopf oder durch deine Erinnerungen, wenn du dann das siehst? Naja, zu 99, also ich brauchte sowieso erstmal damals sehr, sehr lange, um da überhaupt das verarbeiten zu können. Wie lange warst du eigentlich mit deiner Freundin zusammen gewesen? Das waren ein Dreivierteljahre. Ein Dreivierteljahr, Hat man ihre Leiche je gefunden? Überreste davon. Und wo sind diese Überreste beigesetzt worden? Die sind dann zu dem Friedhof hin. Sie wohnt eigentlich, oder sie hat in Miami gewohnt. Dort sind die Überreste dann auch hingekommen. Also nochmal auf die Frage zurückzukommen, wenn du das heute so gesehen hast, was hast du empfunden? Also es stand meiner Meinung nach, solange wie Osama Bin Laden noch am Leben war, irgendwie noch etwas im Raum. Ich meine, man hat zwar lange gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten, zu bearbeiten, aber zu 99,9% ist es auch einem gelungen. Ich habe Gott sei Dank jetzt mittlerweile jemanden an der Seite, der also wirklich da hundertprozentig in allen Bereichen dazu besteht. Und kann also, da du hast eine neue Freundin. Schätzen. Du hast eine neue Freundin. Richtig. Und kann mich da glücklich schätzen, muss ich wirklich sagen. Und es stand aber immer noch was im Raum. Ja, er hat ja heute den Namen Bin Laden, soweit ich informiert bin, in New York gar nicht erwähnt, Herr Präsident. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, fand ich eigentlich ganz gut. Denn diese extremen Jubelfeiern haben mich auch ein wenig irritiert aus New York. Wie hast du das empfunden vor ein paar Tagen? Ich würde nicht sagen, dass mich das irritiert hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich muss immer überlegen, was wäre oder wie würden wir reagieren, wenn wir das hier in Deutschland erlebt hätten. Ich glaube, man muss sich ja Folgendes vorstellen. Die USA, von den USA, die haben noch nie einen Krieg mitbekommen. Noch nie in ihrem eigenen Land. Ja, und jetzt ist dann sowas passiert und für die ist eine ganze Welt da dabei quasi da drin zusammengeworden. Etwas Unvorstellbares ist denen widerfahren. Und das war für die also kriegesgleich. Und man muss sich ja überlegen, dass dass die damalige Generation, die hier uns geholfen hat gegen die Nazis, quasi fast zu 99% alle jetzt mittlerweile tot sind. Die kennen es ja noch nicht mal aus den Erzählungen mehr. Ja. Hättest du es denn, oder anders gefragt, fandest du es richtig, dass Bin Laden erschossen wurde? Oder hättest du es mehr begrüßt, wenn man ihn hätte gefangen nehmen können und vor einen Gerichts, vielleicht sogar vor einen internationalen Gerichtshof stellen können? Also das Einzige, was mich dabei irritiert, oder nicht irritiert, was mich dabei stört, ist ganz einfach, dass die Regierung gesagt hat, dass es keine Kill-Mission war. Wenn einer zwei Kugeln in den Kopf reingekriegt hat, dann war es sehr wohl eine Kill-Mission. Das war doch vollkommen klar. Findest du es gut, dass es eine Kill-Mission war? Also eine Tötungsmission. Man muss sich ja überlegen, was wäre jetzt passiert, wenn sie diesen Menschen jetzt gefangen gehabt hätten? Das wäre ein Riesentheater geworden. Erstmal, was hätte das gekostet? Was wären die Sicherheiten gewesen? Wie viel Terror wäre dann noch dazu gekommen? Und vor allen Dingen die Opfer, beziehungsweise die Hinterbliebenen der Opfer. Die können ja bis heute, die wüssten ja immer noch, dass dieser Mann irgendwo im Knast sitzt. Okay, also ich höre. Die können ja gar nicht richtig abschließen. Ich höre daraus. Man kann mit einem ordentlichen Gerichtsurteil ja auch abschließen. Aber ich höre daraus. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Jürgen. Wenn jetzt mal gesetzt im Fall, je nachdem, in was für ein Bundesstaat er da reinkommt, ob er jetzt unter die Todesstrafe fällt oder nicht, selbst wenn er nicht unter die Todesstrafe wäre, das ja noch schlimmer für alle anderen. Als das, was jetzt passiert war. Also im Grunde begrüßt du das auch, dass es so gelaufen ist und dass es vielleicht sogar mit der Intention so gelaufen ist. Das war meiner Meinung nach von vornherein ja auch geplant. Ja. Also das kann mir keiner sagen. Ich vermute es auch, ja. dann überleg mal, wenn einer zwei Schüsse in den Kopf reingekriegt hat, glaubst du denn? Keine Waffe da war. Natürlich, natürlich. Also ich kann natürlich dich persönlich sehr gut verstehen, dass das ist für dich jetzt vielleicht der endgültige Abschluss dieser Geschichte ist. Kann man das so sagen? Ja, klar. Ja. Glaubst du denn, wenn du es jetzt als Bürger, als politisch interessierter Bürger beurteilst, glaubst du, dass dadurch die Terrorgefahr jetzt sinkt oder wird sie sogar vielleicht sogar noch schlimmer? Ich glaube, sie wird gleich bleiben. Ich glaube nicht, dass jetzt erstmal, also erstmal ist Bin Laden ja meiner Meinung nach und das, was man nur aus den Nachrichten her und von den Experten her ja hört, eigentlich nur noch eine symbolische Figur gewesen bei Al-Qaida. Das ist meiner Meinung nach, ist er nicht mehr dieser Strippenzieher, der früher einmal war. Ich glaube, dass sie natürlich versuchen werden, etwas zu unternehmen. Ja. Ich glaube aber nicht, dass sie diese Struktur haben, das alles noch überhaupt unternehmen zu können, aufgrund dessen, weil die Staaten ja mittlerweile auch alle aufgerüstet haben. Eine Abschlussfrage noch an dich, Jürgen. Wenn man ihn hätte gefangen nehmen können, hättest du dann für die Todesstrafe plädiert? Oh, das ist ganz, ganz, ganz schwer, sowas zu sagen. Also ich sag nochmal zwischendurch, für all die gerade zugeschaltet haben, ich spreche hier mit einem Mann, der seine schwangere Freundin damals bei dem World Trade Center Terroranschlag verloren hat. Also ist eine schwierige Frage für dich. Natürlich ist das eine verdammt schwierige Frage. Für mich als Menschen, sage ich jetzt mal, der eigentlich nichts damit zu tun gehabt hätte, hätte ich gesagt, nein. Obwohl ich dann wieder gesagt hätte, okay, was würde das letztendlich überhaupt alles kosten, diesen Mann Zeit seines Lebens jetzt so zu bewachen, dass ihm auch wirklich nichts passiert, beziehungsweise dass man keine Terroranschläge befürchten kann, dass er nicht wieder versucht wird, befreit zu werden. Zum einen. Zum anderen, für mich jetzt als Menschen, der jetzt da auch was damit zu tun hat, ist es eigentlich die Sache, dann würde ich sagen, ja. Mhm. Also da sind so zwei Seiten bei mir. Es sind Ambivalenzen, ich verstehe. Ja. Jürgen, ich danke dir sehr herzlich, dass du dich nochmal gemeldet hast. Denn das war ja nun heute auch heute nochmal sehr aktuell, nachdem Obama in New York war. Ich danke dir und ich habe gerade rausgehört, dass es dir ganz gut geht jetzt wieder und dass du ein neues Leben hast beginnen können. Ich wünsche dir alles Gute dafür weiterhin. Ich danke dir und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Auf Wiederhören, Jürgen. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, unter der ihr uns kostenfrei erreichen könnt oder ihr mailt domian@wdr.de. Und hier ist die Niki und Niki ist 16. Guten Morgen, Niki. Hallo. Hallo, Niki. Um was geht's bei dir? Also ich habe jetzt seit ungefähr einem Jahr Bulimie und ich leide ziemlich darunter und es ist auch furchtbar, die ganze Zeit nur an Essen und Gewicht und Abnehmen zu denken. Mhm. Ja, und ich würde mir erhoffen, dass ich mich irgendwie meinen Eltern mitteilen könnte, aber die sind in dem Sinne schon vorbelastet, weil meine Schwester auch psychische Probleme hatte und auch ein bisschen noch hat und ich glaube, dass sie mir da eher Vorwürfe machen würden. Also es läuft alles ganz heimlich, es weiß niemand von deiner Erkrankung. Also meine Schwester weiß, dass ich das mal gemacht habe, aber sie denkt, dass ich es nicht mehr mache. Ja, wie oft machst du es denn? Also Bulimie, wir erklären es nochmal. Drei bis viermal pro Woche schon. Also. Drei bis viermal die Woche, das heißt du isst sehr viel und erbrichst es dann wieder. Ja, genau. Wie viel isst du denn dann immer bei so einem Anfall? Oh, das ist ziemlich unterschiedlich. Also manchmal mehr, als ich normalerweise an einem Tag sonst esse. Ja. Das ist dann schon eine ganze Menge, oder? Oder isst du gar nicht so viel am Tag? Ja, also zwischendurch sonst esse ich eigentlich gar nichts, aber dann esse ich halt immer so, dass mir der Bauch total weh tut. Sag doch mal so ein Beispiel, was da alles so zusammenkommen kann bei einer Aktion. Oh Gott, 3-4 Stück Kuchen, eine Tüte Chips. Ja, einfach alles, was da ist, dann. Du musst dich gar nicht genieren. Das ist eine Erkrankung und das haben so viele Menschen. Also, da kommt eine ganze Menge zusammen. Und wahrscheinlich greifst du da zu allem Möglichen und stopfst das dann in dich hinein, was du gerade da findest im Kühlschrank. Ja, genau. Und dann gehst du sofort zur Toilette und erbrichst das? Also, ich warte dann immer eine halbe Stunde und dann erbreche ich das, ja. Warum wartest du eine halbe Stunde? Ja, weil sonst tut das so weh im Hals. Achso, du, die halbe Stunde wartest du aus Angst vor der Aktion dann, die dann kommt. Genau. Um es ein bisschen vor dir herzuschieben. Ja. Und dann steckst du dir den Finger in den Hals. Ja, und dann in dieser Zeit kommt dann auch immer dieses Gefühl, dass ich dieser Kontrollverlust und... Mhm. Ja, Kontrollverlust, da hast du aber schon einiges gelesen, ne? Wenn so ein Begriff fällt. Naja, so fühlt sich das halt an. Ja. Einfach, dass ich das nicht mehr steuern kann. Seit einem Jahr. Mhm. Eltern wissen nicht Bescheid, du machst das ganz heimlich. Haben die das doch nicht irgendwie mal mitbekommen, die Geräusche des Erbrechens auf der Toilette? Das nee, Lebensmittel die, die haben auch ein, die haben auch ziemlich viel Platz, ein ziemlich großes Haus und die sind nachmittags auch immer arbeiten und... Achso, da kann man das vertuschen, das Ganze. Genau. Mhm. Nun meldest du dich ja hier bei uns. Das heißt ja, du suchst Hilfe. Das ist, ne, das ist ja schon ein Zeichen hier, ich will irgendwas verändern. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, dass du eventuell zu einem Therapeuten gehen könntest? Ja, schon, aber ich weiß halt nicht, wie sie das aufnehmen würden, ob sie das verkraften würden, weil meine Mutter da ziemlich labil ist und sie auch, wenn irgendeine Kleinigkeit ist, dann weint sie irgendwie den ganzen Tag. Mhm. Und meine Schwester hat und ich, wir haben eine Sehschwäche auch, sie sieht nur 3% und ich 10%. Mhm. Und deshalb ist sie schon, sie weint auch manchmal, weint sie den ganzen Tag lang und... Mhm. Nun könnte man das ja vielleicht so arrangieren, dass die Mutter oder die Eltern das gar nicht zunächst erfahren. Du könntest ja auch alleine zu einem Arzt oder Therapeuten gehen. Mhm. Vielleicht auch mit der Bitte, dass erstmal, das müssen deine Eltern ja gar nicht wissen. Für mich ist nur wichtig, dass du etwas unternimmst. Du bist ein Jahr, bist du jetzt in dieser Erkrankung drin. Das ist schon schlimm genug, ein Jahr. Aber es ist noch eine, ich sag mal, noch eine insofern ganz gute Zeit, etwas schnell zu unternehmen und auch effektiv zu unternehmen. Wenn du erstmal 2, 3, 4, 5, 10 Jahre in der Bulimie bist, also jedes Jahr, was weiter vergeht, umso schwerer ist es rauszukommen. So kann man es, glaube ich, sagen. Und wenn du jetzt schon die Notbremse ziehst und dich gezielt beraten und therapieren lässt, hast du gute Chancen, aus dieser Erkrankung rauszukommen. Mhm. Wärst du denn, nehmen wir mal an, die Eltern würden davon nichts erfahren, wärst du denn dazu bereit, zu einem Therapeuten zu gehen und dich mal darauf einzulassen, auf so eine Therapie? Ich würde es, denke ich, versuchen, weil es ist schon sehr anstrengend, die ganze Zeit nur an das Gewicht denken zu können, wirklich 24 Stunden am Tag. Mhm. Wie viel wiegst du denn im Moment? Hallo? Hallo? Jetzt rufen wir mal gleich zurück. Ich glaube, da ist jemand ins Zimmer gekommen und das war nicht so ganz gut. Wir werden die Niki mal gleich zurückrufen und sie noch genau beraten, was sie tun soll. Und ich bin da ganz guter Dinge, da sie ja doch sehr engagiert war oder willens war, etwas zu unternehmen, dass das auch dann in gute Bahnen kommt. Also, wir kümmern uns. So, dann machen wir jetzt weiter mit dem Manuel. Und Manuel ist 31 Jahre alt. Guten Morgen, Manuel. Guten Morgen, Domian. Manuel, um was geht's bei dir? Um das Thema Auto von gestern. Ach, wie schön. Ja, schön ist es nicht. Es ist nicht schön. Erzählen, nee. Oh. Ja, ich hatte 2005 einen schweren Autounfall. Ah, genau. Über schwere Autounfälle haben wir gestern nicht gesprochen. Wir haben ja viel über Autos und Leidenschaft an Autos und Hobbys und so das gesprochen. Das habe ich zwar auch, die Leidenschaft, aber der Unfall war schon krass, ja. Okay, erzähl mal von dem Unfall. 2005, sagst du, war der? Ja. Ja? Ich bin mit meinem besten Freund von der Feier, also vom Jungseinfest, weggefahren. Habe ihm noch gesagt, wie wir fahren sollen. Er hat gesagt, nein, ich fahre den Weg, den ich gekommen bin, zurück. Ja, und dann kamen halt zwei Bäume. Was kam da? Zwei Bäume. Und haben uns zwei Bäume. Gemacht. Also du ja. Warst der Beifahrer und der Freund vor. Ja. Und dann kamen zwei Bäume. Ja. Ja. Und wir haben den ersten Baum auf einer Höhe von 1,20 Meter erwischt. Da ist er rausgeflogen aus dem Auto. Wie, was heißt auf einer Höhe von 1,20 Meter? Wir sind abgehoben in einer Linkskurve. Man kam berg runter, dann ja. Links und in der Linkskurve kam, aber der knickt schon wieder zur Rechtskurve. Und das hat man halt nicht gesehen in der Senke. Also ihr seid geflogen quasi in der Höhe von 1,20, seid an den Baum rangeflogen, rangeknallt. Ja. Und er ist halt rausgeflogen, weil er sich versucht hat, mit seinem Gewicht reinzulegen, dass er den Baum noch kriegt. Ich habe gerade nicht verstanden. Hast du gesagt, in welcher Geschwindigkeit ungefähr? So erlaubt war 50, aber wir sind 100 gefahren. Erlaubt waren 50 und ihr seid 100 gefahren. Ja. Wie wahnsinnig. Ja. Und dann, was ist dann geschehen? Ja, der ist halt rausgeflogen, weil er versucht hat, mit dem Gewicht in das Lenkrad zu greifen, um umzuziehen. Ja, er ist rausgeflogen und mit dem Kopf gegen einen Baum und war sofort tot. Und ich bin im Auto drin geblieben und bin gegen den zweiten Baum noch geknallt. Ja. Wie schwer warst du verletzt? Ich war lebensbedrohlich verletzt. Ich hatte einen doppelten Genickbruch. Dann hatte ich Lungenquetschung und Lungenriss. Drei Gehirnblutungen, Schädelhirntrauma zweiten Grades. Das klingt nach langer Intensivstation. Also ich war eine Woche im künstlichen Koma und anderthalb Wochen auf der Intensivstation. Und dann halt vier Wochen noch normale Station. Wie lange hast du, und dann noch Reha, wie lange hast du gebraucht, um dich wieder einigermaßen zu erholen von dem Unfall? Von dem Unfall jetzt körperlich habe ich gebraucht, ich war ja dann fünf Wochen stationär in der Reha und dann noch einen Monat mal zu Hause und dann wieder ambulant in der Reha, also ein Jahr. Ein Jahr hat's gedauert. Bist du denn wieder richtig hergerichtet oder hast du heute nach fünf Jahren, sechs Jahren immer noch Folgen von diesem Unfall? Ja, habe ich. Also was mit dem Sprechen angeht, nach vier Stunden lässt das nach. Das dann Sprechen? Dann fange ich an zu stottern, finde die Worte nicht mehr, die ich haben will. Ich weiß, was ich sagen will, aber es kommt nicht mehr raus. Verstehe, ja. Ich fange an zu nuscheln. Ja. Ja, und ich bin halt Rentner geschrieben, ne? Ach, du bist Rentner? Ich bin arbeitsunfähig geschrieben worden, ja. Durch diesen Unfall? Ja. Aber war zweieinhalb Jahre auch in Therapie, Psychotherapie, Sprachtherapie, um das alles zu verarbeiten. Weil man ja auch, Angstzustände hat. Ja. Ja, du hast ja, du bist ja dem Tod wirklich von der Schippe gesprungen, kann man richtig, ja sagen. Ja. Dein Freund war sofort tot, sagst du. Ja. Welche ja. Verletzungen hatte der? Der hat einen Trümmerbruch der Halswirbelsäule gehabt. Ein Trümmerbruch der Halswirbelsäule? Ja. Hast du den dann tot gesehen? Nee, ich war direkt bewusstlos. Das heißt, das ganze Geschehen, das hast du gar nicht, Gott sei Dank, nicht mehr mitbekommen. Richtig, richtig. Also die Ersthelfer, die vor Ort waren, die meinten noch, ich hätte den Bein gestrampelt. Da war ein 16-jähriges Mädel, das habe ich nach anderthalb Jahren mal wieder getroffen. Und der hatte gesagt, ich habe dir mal zugeredet, beweg dich nicht. Ich so, ja, danke schön, aber ich weiß das leider alles nicht mehr. Und es war halt, das Mädel war da, ein Taxifahrer, und der Taxifahrer, ich hatte halt im Ohr noch was drin stecken von der Hutablage. Also mein Kopf war fixiert, also hätten die den bewegt, wäre ich auch nicht mehr. Was hat sich für dein Leben nach diesem dramatischen Verkehrsunfall, abgesehen von den körperlichen Dingen, die du gerade beschrieben hast, was hat sich verändert? Ja, verändert, also wenn ich jetzt mit einem mitfahre, als Beifahrer und er schnallt sich nicht an, sage ich entweder, er schnallt sich an und er steigt aus. Warst du nicht angeschnallt? Ich war angeschnallt. Ja. Ich hatte so Hosen, so Renngurte, Hosenträgergurte an und der hat mir halt auf die Lungen gedrückt. Und der Fahrer war auch angeschnallt? Nee, der war nicht angeschnallt. Ach, der war nicht angeschnallt. Achso. Nee. Also, wenn du jetzt mit jemandem fährst, der sich anschnallt, dann sagst du hier Stopp, so nicht. Ja, richtig, genau. Was hat sich noch verändert? Doch verändert hat sich, dass ich, wenn ich fahre, dass ich halt langsam fahre, wenn ich jemand dabei habe, weil ich weiß, was passieren kann. Nun wart ihr ja, was heißt ihr, der Fahrer war eindeutig schuld an diesem Unfall. Ja. Eindeutig, gibt's nichts zu diskutieren. Ja, richtig. Wie siehst du das im Nachhinein? Wie siehst du sein Verhalten? Ich wusste, dass er rasant fährt. Und ich hätte nicht einsteigen müssen. Ich wollte aber mit dir mitfahren. Hast du mein denn, bester Freund dort bald war. Ja. Hast du denn während der Fahrt zu ihm mal gesagt, komm mal ein bisschen mal langsamer und ein bisschen mehr Ruhe? Ja, das habe ich nicht mehr geschafft, weil ich an so einem, weil ich leicht alkoholisiert war. War er auch alkoholisiert? Nein, nein, das war unser Abkommen. Bin ich gefahren, konnte er trinken. Ah, ja. Ist er gefahren, konnte ich trinken. Das Abkommen, das war von Anfang an so bei uns. Wann hat man dir denn dann im Krankenhaus gesagt, dass dein bester Freund bei diesem Unfall ums Leben gekommen ist? Wo man mich aus dem künstlichen Koma zurückgeholt hat, kamen meine Eltern an dem Tag ins Krankenhaus. Und ich habe schon gewusst, dass ich im Krankenhaus bin, habe gefragt, warum. Und die durften mir das halt nicht sagen. Und dann kamen meine Eltern. Hm. Und da habe ich meine Mutter angeguckt und habe gesagt, liegt der denn also in der, auf der Institution und im Zimmer, wo ich war, war ein Fenster, wo man das Nebenzimmer gucken konnte. Mhm. Man sah aber nichts, weil halt die der Patient, der daneben lag, der lag auch mit dem Gesicht, also mit dem Rücken zu mir, die ganzen Geräte sahen wir nur. Und dann haben die mir gesagt, nee, und da fing meine Mutter schon an zu weinen und da sagt mein Vater, du musst jetzt sehr stark sein, der Dennis hat nicht so viel Glück gehabt wie du. Mhm. Da wollte ich nicht mehr. In dem Moment habe ich gedacht, boah, nee, mach, dass es aufhört, ich will nicht mehr. Was hat dich denn dann wieder so zum Leben wollen motiviert? Die Therapie. Naja, die Therapie hast du aber noch nicht auf der Intensivstation gemacht. Oder nee. Die danach hat das dann angefangen. Ich wollte dann, hatte ich meine beste Freundin, die kam mich jeden Tag besuchen, ja. Mit der war ich nachher auch zusammen, plus ist dann auseinandergegangen. Aber so der Durchhänger, das hat länger angehalten, bis dann eine Therapie dir dabei geholfen hat. Richtig, ja. Ja. Ja. Wie geht es dir heute seelisch? Sehr gut. Also ich war nach dem Unfall dreimal am Grab und ich denke mir, ich habe seinen Namen auf meinem Arm tätowiert, chinesischen Schriftzeichen, weil er war Halbchineser, hat mir sein Vater gemacht, die Schriftzeichen gemalt und dann war ich mit Tätowierer. Und sage, ich habe das am Arm, ich muss nicht ans Grab gehen. Da werde ich nur wieder dran erinnert und da ist es. Da falle ich wieder in ein Loch und das möchte ich nicht mehr. Klar, musst du ja auch nicht. Also du hast keinerlei Zorn auf diesen toten Freund. Nein, habe ich nicht, nein. Eigentlich könntest du es ja haben, weil er das verschuldet hat. Ja, eigentlich könnte ich es haben, habe ich aber nicht. Wie erklärst du dir das? Weiß ich nicht, weil es halt, wir sind ins selbe Sternzeichen gewesen, wir haben uns nur angeguckt und da haben wir schon verstanden, was der andere wollte. Es war wie mein kleiner Bruder im Prinzip. Also ganz dicke Freunde. Ja, und da überwiegt ja die Trauer, dass er tot ist, weit mehr als der Zorn, dass er zu schnell gefahren ist. Ja. Verstehe. Genau. Verstehe. Ja. Und die Polizei hat auch, ich musste eine Zeugenaussage machen, nachdem ich dann aus der Reha war. Und da fragte mich der Polizist knallhart, würden Sie Ihren besten Freund anzeigen? Und ich so, selbst wenn er leben wird, würde ich nicht tun. Ich wundere mich, dass du dich noch mal ins Auto gesetzt hast oder dass du sogar sich traust, alleine Auto zu fahren, selbst Auto zu fahren. Ja, das ist, jeder sagt, wie kannst du das? Ich war da nur Beifahrer. Das ist, also wenn ich bei jemandem mitfahre und da quietschen die Reifen, das habe ich auch immer noch im Ohr, dass die Reifen quietschen. Und die Reifen quietschen, da wird mir ganz anders. Ja. Da verliere ich die Farbe, da wird mir direkt schlecht. Verständlich. Du fährst sehr vorsichtig, wie du es gerade schon gesagt hast. Ja. Und sehr kontrolliert, dass du alles so im Griff hast. Ja, richtig. Ja. Ich meinte gerade auch mal bei der Frage, was hat sich so verändert? Denkst du so generell über das Leben anders seit diesem Unfall? Ja. Wie denkst du anders? Also ich denke, man soll seinen Tag, wenn man morgens aufsteht, genießen. Weil man weiß nie, was im Laufe des Tages passiert. Und man soll, wenn man irgendwo hinfährt, zu dem Zeitpunkt habe ich noch bei meiner Mutter gewohnt, in einer Wohnung, und ich habe mich vorher gestritten mit der. Man sollte nie im Streit auseinandergehen, man sollte immer noch Tschüss sagen. Das ist ein guter Satz, finde ich toll, dass du sagst. Hast du wirklich recht, dass man genau so sich verhalten sollte, stimmt? Ja, richtig. Manuel, schön, dass du angerufen hast und schön, dass es dir doch recht gut wieder geht, dass danke. Du auf den Beinen stehst und wünsche dir alles Gute weiterhin. Ja, danke. Mach weiter so mit deiner Sendung. Sehr gerne, Manuel. Auf Wiederhören. So. Tschüss. Tschüss. Und um 1.32 Uhr auf die Sekunde ist Tina hier. Und Tina ist 45. Hallo, Tina. Hallo, Jürgen. Hallo, Tina. Um was geht's? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es geht darum, dass ich schwanger bin, dass ich einen Freund habe, der ist 35. Ich bin 45 und ungewollt, also ein Unfall gewesen mit der Schwangerschaft. Ich ihm das heute gesagt habe und er mir ganz massiv mit Selbstmord gedroht hat. Mit Selbstmord? Ja. Wie lange seid ihr zusammen? 7 Monate jetzt. 7 Monate. Ist das, ihr seid ein richtiges Paar? Es gibt keine anderen Partner noch? Nee. Also keine anderen. Du bist nicht die heimliche Geliebte von ihm? Nein. Hätte ja sein können. Nee, um Gottes Willen. Er hat nichts zu verbergen oder so jetzt vor jemandem, wenn du das meinst. Genau. Hat er Kinder? Nein, er möchte auch nicht. Hast du schon Kinder? Ich habe 3. Hm? 3 Kinder. Mhm. 45 ist ja auch so haarscharf, ne? Ja. So, das ist dann nochmal passiert. Ja. Die Leichtsinnigkeit war darauf zurückzuführen, weil du schon gedacht hast, es passiert gar nicht mehr, oder? Nee, wir haben schon verhütet, aber es hat nicht so wirklich geklappt. So, jetzt droht der mit Selbstmord. Ja. Erzähl mal, wie genau. Ja, ich habe ihm das halt gesagt und ich hatte ihm das schon vor ein paar Tagen so angekündigt, dass das also halt, ich drüber bin und zur Ärztin gehe heute. Ja gut, und hat dann gehofft und gebetet, dass nichts passiert ist halt, und habe ich ihm dann eben aber gesagt, dass es so ist. Mhm. Ja, und dann hat er also ganz schnell und dritten, vierten Satz oder so kam dann schon, dann werde ich mich umbringen. Ach, das ist doch unfassbar. Wenn du nicht abtreibst, also wenn du das bekommen willst, dann mach ich Schluss. Der Kerl ist 35, der ist keine 16 oder so. Mhm. Da könnte man es vielleicht noch verstehen, wenn ein ganz junger Kerl plötzlich so eine Nachricht kriegt, dass er durchdreht und sowas sagt. Mhm. Aber mit 35 sagt er sowas? Hast du den so eingeschätzt? Nein. Nee. Ich bin total... Du musst doch völlig verletzt oder entsetzt auch sein. Ja, klar, entsetzt. Mhm. Fassungslos. Wenn du nicht abtreibst, dann bringe ich mich um. Ja, und das geht noch weiter. Also er vergeltet quasi sein Leben mit dem des Kindes, ne? Also er sagt halt, dass wenn ich das verrechnen will, die beiden leben, also er geht und das Kind kommt. So. Allein so einen Satz zu sagen, ist schon fürchterlich. Ja. Ja, das ist ich meine, du warst geschockt in dem Moment. Was erwidert man denn da? Ja, gar nichts. Ja, da ist man erstmal sprachlos. Das bin ich selten, aber da war ich ja. Das Gespräch war heute? Ja. Ja. Also so im Laufe des Tages hat er mir halt immer wieder Mails geschrieben in der Richtung, dass er mich halt anfleht und dass ich doch bloß keine Fehlentscheidung treffen soll. Also Fehlentscheidung bedeutet fürs Kind. Warum ist der denn so panisch? Weiß ich nicht. Der hat so eine schlimme Kindheit gehabt. Ich denke, dass es daher rührt. Wie alt sind denn deine anderen 3 Kinder? Meine Älteste, beiden Großen sind 27, der andere wird heute 24, hat heute Geburtstag und der Kleine ist 5. 5. Mhm. Das heißt, er ist es ja auch gewohnt, zumindest durch den 5-Jährigen, dass da ein Kind bei dir ist. Ja. Dann wird er halt noch ein Kind, ist auch egal. Der hat auch nichts gegen Kinder, also der kann auch mit Kindern, aber er möchte da ich weiß nicht, ob die Verantwortung ist. Ja, aber er sieht doch, dass du eine verantwortungsvolle, erfahrene Mutter bist und könnte sich doch fast auf dich ganz verlassen, dass du es schon managen wirst. Ja, aber er meint, er hasst halt die Welt und das kann er nicht verantworten. Aber ich wundere mich... Kind in die Welt, diese Welt zu setzen und damit würde er dann nicht fertig und deswegen geht er dann. Ich wundere mich, wenn du ein Dreivierteljahr bist du mit ihm zusammen, da spricht man doch schon mal so über so existenzielle Dinge, dass du... Hast du dann noch nicht in so einen blassen Schimmer mitgekriegt, dass der so tickt? Ja. Zum Beispiel, er hasst die Welt. Das kriegt man noch mit in Gesprächen. Mm. Ja, ne, so krass hat das nicht gesagt. Er meinte halt, er hat schon so eine Abneigung halt gegen andere Menschen oder so, dass sie ihn halt nerven. Also, viele Menschen nerven ihn so. Aber das habe ich jetzt nicht, das hätte ich jetzt niemals so in so einem drastischen Umfang habe ich das nicht gesehen, nee, also weil er ja auch Freunde hat und weil er auch durchaus auch auf Menschen zugeht und auch in einem Beruf ist. Was macht er denn vom Beruf? In dem er mit Menschen zu tun hat, der ist so Personaldisponent. Ach so, na gut, da müsste er eigentlich mit Menschen wirklich gut umgehen können. Kann er. Mhm. Der hat auch eine sehr gute Wahrnehmung und erfasst auch ziemlich gut Menschen und so, also das, ja. Das ist die andere Seite halt. Aber so eine dramatische Reaktion lässt ja wirklich deuten auf wiederum irgendwas Dramatisches in ihm. Ja. Sonst. Ja, und er hat auch gemeint, dass er halt, ja, Depressionen hat, ne, und gut. Das hat er das jetzt ausgepackt? Oder? Ja, so richtig hat er das jetzt alles so ausgepackt. Hast du nicht voll gemerkt? Ja, so latent schon doch. Aha. So ein bisschen habe ich das schon gemerkt. Also, dass er eher zur Schwermut, zum Finsteren neigt, oder? Ja, dass er recht schnell, sag ich mal, so die Fassung verliert, also so überfordert ist, ne, also so. Stresssituationen oder so, die haben ihn dann schon ziemlich, dass er dann richtig die Farbe verlor und Gesichtsfarbe und zittert und jetzt, also ist schon extrem die körperliche Reaktion dann bei ihm. Ja, der ist aber nicht in bei einem Psychiater in Behandlung. Nee. Nichts. War er das mal, weißt du das? Bitte? War er das Weiß mal? Ich auch nicht, nee. Mhm. Also so richtig deutlich, wie gesagt, hat das ja jetzt erst verstehe. Ausgepackt und dass er jetzt an einem Abgrund steht und wie viel, nachdem jetzt überlegt, ob er runterspringt. Nachdem dieses furchtbare Gespräch stattgefunden hat, wie viele Mails oder Simse hat er dir geschickt seitdem? Ja, so ganz lange. Zwei so ganz lange und ein paar kurze, also fünf. Immer mit dem gleichen Tenor? Mhm. Immer, anflehen und mit dann wieder so, das kannst du doch nicht machen. Du musst doch deine Gefühle zurückstellen, du musst doch jetzt vom Verstand her reagieren und so, und darum bitte ich dich. Ich gehe mal davon aus, dass du das Kind möchtest. Ja. Das habe ich jetzt mal vorausgesetzt, das hört sich so irgendwie, wie du auch darüber gesprochen hast, dass das für dich gar keine Frage ist. Du willst das Kind haben. Mhm. Ja. Ja. Oh, mit Freude. Noch nicht, nee. Nee. Naja, vielleicht könnte man, es hätte vielleicht nicht mehr sein müssen. Aber wenn es dann soweit ist, dann ist es ja, ist die Welt doch wieder anders. Ja, also ich sehe das halt so, ich habe das auch eben zum Christian gesagt, dass das einfach eine eine Verantwortung ist, die ich habe. Egal wie das jetzt entstanden ist, in welchen Umständen oder wie auch immer, in welchen Situationen, das habe ich immer so gesehen, auch als ich mit 18 meinen ersten Sohn bekommen habe, und das sehe ich jetzt alles, das ist ja klar, ich meine, dass das meine Verantwortung ist. Wie sehr hat das jetzt dieser Abend, diese paar Stunden, dein Bild verändert? Oh, total. Über ihn? Ich kenne ihn gar nicht wieder. Also das ist, als wenn eine Maske gefallen ist. Ja. Ja. Und jetzt sieht man ein Gesicht, was man wahrscheinlich nicht mehr vergessen kann. Ja. Ja. Und was ich auch nicht unbedingt mehr jetzt sehen möchte. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie? Nee, kann ich nicht mehr. Kann ich auch sehr gut verstehen, Tina. Da gibt's auch nichts mehr zu diskutieren. Nee. Wenn man so krass reagiert, macht man alles kaputt. Richtig. Habe ich ihm auch dann geschrieben, dass jetzt alles kaputt ist. Und das fand er, dann meinte er ja, das würde ja dann passen mit seinem Vorhaben. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, ich übernehme die Verantwortung ganz alleine, ich will auch kein Geld von dem haben, gar nichts? Ja, gehst du so weit? Ja. Hast du ihm das auch schon gesagt? Nee. Nee. Nee, ich habe Schiss. Also ich habe wirklich Angst davor, dass der irgendwas macht. Dass ich das nachher wirklich dann zuvor auch... Du bist natürlich in einem Dilemma. Ja. Entweder hast du zu verantworten, dass das Kind abgetrieben wird, oder du hättest eventuell zu verantworten, dass er sich das Leben nimmt. Wobei du das nicht zu verantworten hast, um es gleich vorweg zu sagen, finde ich. Ja, aber wenn er mich davon in Kenntnis setzt. Natürlich, das ist natürlich eine untragbare Situation, eine furchtbare Situation. Du würdest so objektiv... Kein Mensch auf der Welt würde dir eine Schuld geben. Niemand, niemand. Dennoch hat man natürlich ein komisches Gefühl, wenn es denn passieren würde. Du kannst den offensichtlich auch gar nicht einschätzen, ob das ein Bluffer ist, ne? Diesbezüglich. Ich weiß, dass er es schon mal versucht hat. Das beunruhigt mich. Könntest du ihn denn vielleicht bewegen, dass ihr zusammen zu einer Beratung geht? Dass er irgendwie durch diesen Trick angedockt würde an einen Psychologen? Was für eine Beratung? Naja, zum Beispiel zu Pro Familia, zum Beispiel, sowas. Ja, aber da würde er ja nur unter der Prämisse mit hingehen, dass das dann auf eine Abtreibung hinausläuft. Ja, man könnte ihn ja irgendwie so dahin locken, dass er erstmal in die Hand eines Fachmanns kommt, so meine ich das. Natürlich musst du im Hinterkopf haben, dass du was ganz anderes willst als er. Also um nur die kleine Chance... Ja, irgendwie irgendwie muss man den kriegen, meinst du, ne? So meine ich, damit du auch hinterher sagen kannst, ich habe alles gemacht, was zu tun nötig ist. Denn offensichtlich von alleine wird er nicht zu einem Psychologen gehen. Mm-mm. Nee. Mm-mm. Das macht er nicht, nee. Mhm. Er kommt schon klar und Hauptsache, er kann halt diese ganzen, er möchte halt diese ganzen Belastungen nicht und und dann geht das schon. Ich weiß auch nicht, ob der mal Tabletten genommen hat, schon mal gegen Depressionen oder so. Ich kann das auch nicht jetzt alles abfragen. Das ist mir alles. Meine Tendenz, wenn ich du wäre, wäre auch so schnell wie möglich distanzieren von dem Typ. Mhm. Dieses mit der Beratungsstelle ist für mich nur noch so eine Idee, dass du noch was unternehmen kannst, um ihn vielleicht zu ihm noch zu helfen. Wie gesagt, ich würde dich gerne in dieser Angelegenheit auch nochmal gleich von meinem Psychologen beraten lassen. Vielleicht hat der auch noch eine Idee, dass du dich dann letztendlich, dass du es nur einleitest und dich dann aber schnell rausklingst aus der ganzen Sache. Ja, also was ich jetzt natürlich absolut gar nicht mehr brauchen kann, ist, dass ich nochmal irgendwie in so eine Falle laufe jetzt, ne? Also, dass der mich nachher wieder irgendwie hintenrum wieder kriegt und wieder mir irgendwelche Vorwürfe machen kann oder so. Ja. Also, ich möchte keine Angriffsfläche mehr absolut bieten jetzt, das, ne? Genau, das muss genau alles abgeklärt werden. Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Schlimme Situation, finde ich, für dich, Tina. Aber ich finde gut, dass du so klar bist. Du bist ja eigentlich völlig klar. Ja, bin ich. Du bist klar, ich will das Kind und ich will mit dem eigentlich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und wenn ich ihm vielleicht noch ein bisschen helfen kann, okay, mache ich, aber dann ist auch gut. Ja, genau so. So ist die Linie. Mhm. Okay, und da knüpfen wir jetzt gleich mal im Gespräch mit meinem Psychologen an. Das ist der Peter heute Nacht, der ruft dich an. Okay. Und alles Gute dir und deinem Kind. Danke. Alles Gute. Ja, dir auch, Jürgen. Dankeschön, tschüss. Und hier ist Linda. Linda ist 18. Guten Morgen, Linda. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Linda? Ich bin jetzt auch noch so früh wach, weil ich habe eine Krankheit, die nennt sich Emetophobie. Was ist das für eine Krankheit? Habe ich noch nie gehört. Die Angst vorm Erbrechen. Die Angst vor dem Erbrechen? Ja. Beschreib mal ein bisschen. Also, es ist halt so, wenn mir schlecht ist oder mein Kopf mir sagt vielmehr, mir ist schlecht, dann kriege ich Panikattacken. Ich glaube, man hört es jetzt auch ein bisschen in meiner Stimme. Mhm. Ich zitter nicht, weil ich jetzt hier anrufe, sondern weil ich eben im Moment auch Angst habe, dass ich mich erbrechen muss, obwohl ich es auch gar nicht muss. Also ich habe so viel darüber gelesen. Mein Körper signalisiert mir eigentlich, ich muss nicht, aber mein Kopf sagt mir, ich muss. Und ich bin auch mords eingeschränkt in allem, weil ich mir immer Gedanken mache, könnte jemand brechen? Wo könnte jemand brechen? In welchem Moment? Ich gehe nicht an Partys, was eigentlich... Ach so, es ist für dich nicht nur schlimm, selbst zu brechen, die Vorstellung, sondern wenn du auch Leute siehst, die erbrechen. Genau. War es denn, ich hatte ja gerade die Niki hier in der Sendung, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, die an Bulimie erkrankt ist. Das wäre ein rotes Tuch für mich. Absolut, das kann ich verstehen, aber ist es für dich ja schon unangenehm, wenn jemand davon erzählt? Es geht jetzt so mittlerweile vom Erzählen, also früher hat mir auch schon Schweißausbrüche das Wort Kotzen gemacht. Mhm. Aber jetzt mittlerweile kann ich auch darüber sprechen. Und also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, da und da habe ich gebrochen, dann ist es für mich nicht so schlimm. Du bist 18 Jahre alt. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Also wie ich es von meiner Mutter gehört habe, habe ich das jetzt seit meinem 8. Lebensjahr. Seit dem 8. Lebensjahr. Und das ist eine anerkannte Erkrankung? Genau, eine Krankheit. Eine Krankheit. Bist du in Therapie? Ich war in Therapie, aber jetzt bin ich es nicht mehr und ich sollte auch am 12. Juli in die Psychiatrie. Mhm. Also habe da auch ein Aufnahmegespräch. Und das wird auch so sein dann? Das möchtest du auch? Ja, eigentlich, also was heißt möchten? Ich muss es halt machen. Also es geht so nicht weiter. Genau, es ist für mich ein bisschen nicht peinlich, aber unangenehm zu sagen, ja dann, ich muss in die Psychiatrie zu Freunden oder Familie. Ja, gut, aber heutzutage ist das ja nicht mehr so wie früher. Heutzutage ist das sind ja Krankenhäuser oder wie alle anderen auch oder. Ja, genau. Das ist ja nicht mehr, hat ja nicht mehr so einen schlimmen Klang, wie ich es mal hatte. Wie oft am Tag denkst du an die Angst, dass du erbrechen könntest? Durchgehend. Durchgehend, auch das andere, also ich sitze, stehe, wie auch immer im Zug und hoffe die ganze Zeit, hoffentlich bricht niemand. Also es ist immer so beides. Hoffentlich breche ich nicht und hoffentlich bricht niemand anders. Genau. Was würde passieren, wenn ich dich jetzt mit den Fragen zu sehr quäle? Sag stopp, dann frage ich nicht weiter. Was würde bei dir passieren, wenn du jemanden erbrechen sehen würdest? Also das letzte Mal, wo ich jemanden erbrechen gesehen habe, da war ich in Efringkirchen. Ich wohne in Kleinkämpfen, das ist so zu Fuß ungefähr 1,5 Stunden. Mhm. Und ich war eben bei einer Freundin und die hat sich erbrochen und ich bin zu Fuß nach Hause gelaufen, weil kein Zug eben mehr kam. Und weil du so schockiert und entsetzt warst. Genau, und ich zittere, wenn nur jemand sagt, oh, mir ist schlecht oder mir ist übel, dann renne ich weg, ich heule, ich zittere, also es geht nicht. Hast du denn selbst auch schon mal erbrechen müssen? Ja. Das letzte Mal, wo mir so übel war, wo ich dachte, ich muss erbrechen, habe ich auch meinem Freund gesagt, er soll einen Arzt rufen, weil ich konnte nicht mehr. Ich war so panisch und habe gezittert und ich hatte jeden Moment das Gefühl, es kommt hoch, aber es kam nichts. Ich war so verzweifelt, dass obwohl ich diese Krankheit habe, dass ich versucht habe, mir den Finger in den Hals zu stecken, weil ich wollte, dass es rauskommt, dass es vorbei ist, diese Angst, dieses Zittern. Und dann hat er mich zum Schluss ins Krankenhaus gefahren. Und du hast dann aber auch erbrochen? Nein. Nein, ach so. Trotz Finger, und hast du denn versucht, den Finger in den Hals zu stecken? Ja, habe ich. Ich habe es dann mit dem Finger nicht geschafft, dann habe ich es mit der Zahnbürste versucht, aber ich konnte es nicht. Also es kam dann halt vielleicht dieses Würgen, aber nicht. Also ich konnte das nicht so weit, dass... Aber hast du denn wirklich schon mal erbrochen? Ja, also ja, habe ich. Wie alt warst du da? Das letzte Mal, wo ich gebrochen habe, war, glaube ich, vor 3 Jahren. Ja. Warst du da krank? Nee, ich war mit einem Freund im Solebad, also in so einem... wo so Salz im Wasser ist, sondern war es immer warm, kalt, vom Becken ins andere. Und das hat mein Kreislauf wohl nicht vertragen. Ach so, ja. Und dann war ich daheim und dann musste ich ihn brechen. Wie ist es dir denn dann danach ergangen? Immer noch das Zittern. Ich war dann auch die ganze Nacht wach, weil ich dachte, es könnte nochmal kommen. Und hatte auch die ganze Zeit, die ganze Nacht dann und den ganzen Tag immer noch dieses Übelkeitsgefühl. Und ich habe mich auch in unsere Toilette übergeben und konnte dann auch eine Woche nicht mehr auf unsere Toilette gehen. Also musste dann mit dem Nachbarn gehen. Richtiger Schock. Ja. Richtiges Schockerlebnis. Kannst du normal essen? Ja, essen schon, aber ich achte halt, wann ich was esse. Ich esse nicht mehr schwer am Abend. Ich esse ungern in Restaurants, weil ich gar nicht weiß, wie man... Also, ich schaue auch bei mir daheim immer aufs Haltbarkeitsdatum. Dass bloß nichts verdorben ist und man sich den Magen verdirbt und dann deshalb vielleicht... dann eben und in öffentlichen Restaurants weiß ich ja nicht, was die benutzen, ob die sich die Hände waschen, deswegen esse ich da nie eigentlich. Und auch, weil ich Angst habe, dass jemand anders sich im Restaurant übergeben könnte. Aber normal esse ich schon nur, dass ich halt darauf achte, wann ich was esse und wie ich was esse. Das ist ja dann eine 10-jährige Tortur, die da hinter dir liegt. Hat es sonst jemand bei euch in der Familie auch? Nein. Deswegen, ich stoße auch immer auf so, übertreib doch jetzt nicht, lass es doch jetzt, versuch doch zu beruhigen. Und hat man dich denn überhaupt damals als Kind ernst genommen, die erste Zeit? Nein, ich habe auch immer Dinge essen müssen, die ich eigentlich nicht wollte. Und wurde so gesagt dazu gezwungen. Und das war auch mal so ein Erlebnis an Silvester. Da war ich, glaube ich, 9. Da hat meine Oma vom Eierlikör sich erbrechen müssen auf der Toilette. Ich habe das nur gehört, dass sie gebrochen hat. Und dann bin ich auf dem Balkon und habe geweint. Und meine Oma kam, hat mich am Arm gepackt und hat gesagt, weil meine ganze Familie eben da war, ja, jetzt übertreib nicht, komm wieder rein. Und also ich bin auch immer so auf kein Mitgefühl gestoßen. Wann hat deine Mutter oder deine Eltern, wann haben sie es ernst genommen? Ich glaube... An dem Tag, als ich wollte nicht mehr in die Schule gehen. Ich wollte partout nicht mehr in die Schule gehen. Ich bin, weil jemand aus meiner Klasse ins Waschbecken sich erbrochen hat, also vor der Klasse. Wie alt warst du dann? Keine Ahnung, 12, glaube ich. Ja, also immerhin 4 Jahre sind da vergangen. Ja, und dann wollte ich eben nicht mehr in der Schule und habe es auch nicht mehr gemacht. Ich habe mich auch, da war ich 12, das ist jetzt ein bisschen peinlich zu sagen, aber ich habe mich auch selber eingenässt, dass ich nicht mehr ich habe in die Hose gemacht, weil ich nicht mehr in die Schule wollte. Und so. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern überhaupt? Gut eigentlich jetzt. Ja. Wenn du, abgesehen von der Angst zu erbrechen und von den Dingen, die damit passiert sind, was war bisher in deinem Leben das schlimmste Erlebnis? Wo ich versucht habe, mich umzubringen, glaube ich. Wie alt warst du da? 16. Und hast du das wegen dieser Erkrankung getan? Nee, das habe ich auch aus anderen Gründen getan. Also ich bin jetzt bei einer Pflegefamilie aufgewachsen. Also mit 11 bin ich ins Heim gekommen. Und dann war ich auch bei einer Pflegefamilie und wieder im Heim. Und das war ganz problematisch mit mir. Und dann hatte ich eben keine Lust mehr auf nichts. Also ich habe mich in meinem Leben so verloren gefühlt, auch wegen der Krankheit. Also weil auch niemand das so verstanden hat. Ja, das heißt, du bist bei deinen Eltern gar nicht ganz normal aufgewachsen? Nee. Und wie lange lebst du jetzt bei deinen Eltern, so wie du jetzt lebst? Noch nicht lange, seit einem Jahr. Also ach so. Ich lebe immer noch bei meinen Pflegeeltern, aber ich habe jetzt den Kontakt zu meinen Eltern erst seit einem Jahr wieder so richtig intensiv. Wieso haben deine Eltern dich denn damals weggegeben? Das haben nicht meine Eltern gemacht, das war das Jugendamt, weil meine Mutter drogenabhängig ist. Also auch immer. Ach so. Also sind da ja schon auch schwierige Dinge in deinen jungen Jahren passiert. Ja. Auf die das wahrscheinlich zurückzuführen ist, ursächlich, irgendwie. Also ich habe keine Ahnung, es gibt so viele, also es gibt verschiedene Arten, auf die sich das Psychologen erklären. Es kann sein, wegen traumatischen Erlebnissen in der Kindheit, dass man sich halt oft erbrochen hat. Das habe ich nicht. Ich habe auch nie irgendwie, also keine Ahnung, traumatisches Erlebnis habe ich nicht. Oder dass man sich beim Brechen hilflos fühlt und unkontrolliert. Und deshalb, aber ich habe das eigentlich beides nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich kann mir das auch nicht erklären. Also ist dieser Aufenthalt umso wichtiger jetzt im Juli? Vielleicht kann man den mit der Hoffnung verbinden, dass man auf die Schliche kommt, woher es rührt. Ja, und das ist auch mal, weil die Therapie ist immer eben wöchentlich einmal und also halt bei einer normalen Therapeutin und da bräuchte ich 2 bis 3 Jahre, bis ich alles aufgearbeitet habe. Genau. Und das sind dann halt 6 Monate, in denen man sich intensiv das ist gut. Problem das ist jeden gut. Tag kümmert. Ach, das ist für 6 Monate angesetzt, dieser Aufenthalt. Das finde ich sehr gut. Das ist eine große Chance, glaube ich, Linda, dass du es schaffen könntest. Bist du noch Schülerin? Ja. Ja. Aber die 6 Monate kannst du dann pausieren. Ja, kann ich. Mann, dann wünsche ich dir aber wirklich ganz, ganz viel Glück für diesen Klinikaufenthalt. Und wir drücken alle die Daumen, dass der Knoten dann platzt und dir wirklich geholfen werden kann. Mhm. Weißt du, was schön wäre, wenn du nach den 6 Monaten dich nochmal melden würdest bei mir? Kann ich auf jeden Fall tun. Versprichst du es mir? Ja, das ist eine feste Vereinbarung, würde mich wirklich sehr interessieren, werde mich auf jeden Fall an dich erinnern und dann kannst du mal von der Zeit in der Psychiatrie erzählen, und wie es dir so ergangen und bekommen ist. Okay. Das machen wir. Ja. Alles Gute und ich drücke die Daumen, alles Liebe und dann sagen wir mal so bis um die Weihnachtszeit, dann meldest du dich wieder. Ja, mache ich. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Bernd. Bernd ist 36. Guten Morgen, Bernd. Einen schönen guten Morgen, Domian. Hallo Bernd, weswegen rufst du an? Hallo, also ich rufe an, weil ich habe ein ziemlich außergewöhnliches Hobby. Ja. Nämlich, ich übernachte gerne auf Bäumen. Ehrlich? Ja. Oder verarschst du mich jetzt gerade? Nein. Du übernachtest gerne auf Bäumen? Richtig, ja. Jetzt gerade im Moment auch? Nein. Jetzt bin ich gerade zu Hause. Wie übernachtet man auf Bäumen? Also, es hat so angefangen, dass ich vor knapp 5-6 Jahren von meinem Onkel eine Bergausrüstung überlassen, geschenkt bekommen habe. Ja. Und er zu mir gesagt hat, ja, geh doch mal bergsteigen, mach doch mal klettern. Aber ich habe da kein Interesse für gezeigt. Und dann bist du auf den Baum geklettert. Und dann bin ich auf den Baum geklettert. Aber man kann doch nicht auf einem Ast liegen und schlafen. Das kann man nicht, aber wenn man halt eben die entsprechenden Verbindungsstücke von dieser Matratze, beziehungsweise dieser Hängematte, wenn man so will, von einem Ast zu einem anderen verbindet. Verstehe. Dann kann man was? Sozusagen eine Hängematte spannen und kann dann auch da darin übernachten. So kann ich es mir vorstellen. Übernachtest du auch im Winter in Bäumen? Nein. Hast du denn dieses Jahr schon in einem Baum geschlafen? Ja, habe ich, ja. Wie oft schon? Dieses Jahr vielleicht 5, 6 Mal. Was ist das Schöne daran, in einem Baum zu schlafen? Das Schöne daran ist, wie soll ich sagen, ja, das ist, einfach, Eigentlich kann ich mir, was frage ich? Eigentlich können wir uns das doch alle vorstellen. Es ist wahrscheinlich hochromantisch, in einem Baum zu schlafen. Man hat den Himmel vor Augen, die Blätter rauschen. Nein, so ist es nicht. Nein, so ist es nicht. Nein. Also es ist manchmal auch durchaus stürmisch, ja. Ja. Und also da, wo ich das mache, das ist in direkt an einem See. Ja. Und und die Höhe ist so in etwa, also maximal 7 Meter, sage ich mal. Gefühlte 7 Meter, höher ist das nicht. Also was ist das Faszinierende daran? Warum machst du es? Warum mache ich das? Ja, ich habe damit angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe diese Kletterausrüstung und ich gehe jetzt mal hin, so ganz unbedarft, und habe gedacht, okay. Okay, das verstehe ich alles. Aber was macht dir dann so einen besonderen Spaß, dass du es immer wieder machst? Der Spaß daran, ist einfach nachts da zu liegen in dieser Hängematte, zwischen Ästen gespannt. Also ich kann es mir wirklich schon auch romantisch vorstellen, wenn das Wetter stimmt. Ja. Übernachtest du in speziellen Bäumen bevorzugt? Ja, sicher. Ja. Also die Bäume, die müssen natürlich im Vorfeld eine gewisse Struktur aufweisen. Natürlich. Also dass sie stabil genug natürlich sind. Übernachtest du lieber in einer Buche oder in einer Eiche? Das kann ich jetzt so gar nicht sagen, ja, aber die Äste, die müssen natürlich stabil sein, ja. Und ich glaube, du übernachtest nicht so ganz gerne in einer Tanne, kann das sein? Nee, nicht wirklich. Siehst du, ich habe das doch schon verstanden. Lieber Bernd, jetzt ist die Sendung gleich rum. Finde ich spektakulär, was du da machst. Finde ich ein völlig schrilles Hobby. Und warum schrill, nicht? Ja. Und wenn du Spaß daran hast, genieße jetzt den hoffentlich schönen Sommer, der vor uns liegt, und schlafe viel und ausgiebig in Bäumen. Alles Gute und gute Nacht, lieber Bernd. Ja, danke. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Ciao. In der Technik, Tobias Fritz, morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, freie Themen nach.